Nach 25-tägiger Reise erreichten die Petrosinos New York. Als Teil einer frühen Welle italienischer Einwanderer, die größtenteils aus Fachkräften und Akademikern bestand. Sie ließen sich in Manhattan nieder, wo Petrosino auf eine öffentliche Schule ging und Englisch lernte. Als Nichtmuttersprachler stufte man ihn vermutlich in eine niedrigere Klasse ein. Das Zeitalter italienischer Masseneinwanderung nach Amerika war noch nicht angebrochen. Bis 1875 waren nur 25.000 Italiener gekommen, die sich verhältnismäßig leicht in Städte wie New York oder Chicago integriert hatten. Erst ab den 1880ern würden Unmengen bitterarmer Einwanderer vom Stiefel an die Ostküste strömen, was häufig zu Spannungen mit den Einheimischen führte. So brachte 1888 eine Zeitung in New Orleans eine Reihe Karikaturen mit dem Titel »Über die Italiener«. Eins der Bilder zeigte einen mit Italienern vollgestopften Käfig, der in einem Fluss versenkt wurde. Die Bildunterschrift lautete, wie man sie wieder los wird. Doch auch 1873 bekam der junge Joseph in den Straßen Lower Manhattans schon den Hass zu spüren. Italiener zogen in Viertel, die seit mindestens zwei Generationen den Iren gehört hatten. Die Neuankömmlinge mit der merkwürdig melodischen Sprache, den rauschenden Festen, dem olivfarbenen Teint und dem wunderlichen Essen waren in der Unterzahl und wurden zutiefst verachtet. Zog in einem Mietshaus eine italienische Familie ein, zogen die Iren häufig aus. An einem der Brennpunkte bildete die Polizei täglich einen Cordon entlang der Straße, wenn die letzte Schulglocke erklang. Als die italienischen Kinder aus der Schulpforte kamen, erhob sich Gebrüll aus den umliegenden Häusern und hallte von den Pflastersteinen wider. Eine irische Mutter nach der anderen schob ihr Fenster auf, beugte sich hinaus und rief ihren Söhnen zu, sie sollten die Dagos kalt machen. Die hellhäutigen Jungen hörten sie, schnappten sich Steine und schleuderten sie nach den Köpfen ihrer italienischen Mitschüler und Mitschülerinnen, die in Scharen aus der Schule flohen. Kleine Grüppchen setzten den dunkelhaarigen Kindern nach, versuchten Nachzügler von den anderen zu trennen. Hatten sie einen in die Ecke getrieben, schlugen sie auf ihn ein, bis Blut floss. Es ging zu wie im Tollhaus, erinnerte sich später ein Mann, der dieses tägliche Ritual als Kind hatte erdulden müssen. In ihrer Furcht vor ausgeschlagenen Zähnen und gebrochenen Knochen wandten ein paar italienische Schüler sich an einen Neuling, dem die Kraft aus allen Poren strahlte. Der junge Joe Petrosino ging keiner Prügelei mit den Iren aus dem Weg. Ja, er schien sogar Spaß daran zu finden. Nach Schulschluss führte Joe seine Freunde auf die Straße und hielt Ausschau nach Gegnern. Gelang es, einem jungen Iren zwischen den Cops hindurchzuschlüpfen und einen Stein auf die sich hinter Joe drängenden Kinder zu schleudern, ging er sofort auf den Missetäter los. Erst hagelte es Schwinger gegen dessen Kopf, dann krachte der Schädel des Steinewerfers aufs Pflaster. Oft kam Petrosino mit blutverschmiertem Hemd nach Hause. Mit der Zeit rankte sich um seinen Namen bereits eine kleine Legende –